von Schiff runter, der Steuermann starrt, was ihn da wohl nackt. Doch ihr wisst es gleich, ein Pumuckl-Streich. Doch wir wissen gleich, ein Pumuckl-Streich. Ahoi, juhu, ja Pumuckl, wo steckst denn du? Ahoi, juchi, ich fahr jetzt zur See. Großer Klicklabau, der Mann fängt ein neues Leben an. Oben ist im großen Schuss, hast du uns in den Kopf. Ahoi, juhu, ja Pumuckl, wo bist denn du? Ahoi, juchi, ich fahr jetzt zur See. Schiff rauf und Schiff runter, der Steuermann starrt, was ihn da wohl nackt. Doch ihr wisst es gleich, ein Pumuckl-Streich.